hinzufügen, dass dieser Seniorennachmittag auf dem Hafenfest auch eine Protestveranstaltung ist. Unhaltbare Zustände im Hafenfestprogramm. Es ist mir ja egal, wenn nur gecovert wird, ne? Es ist mir ja egal, wenn Duisport da irgendwie, irgendwie seine sauer verdienten Kröten da in die Luft jagt und so. Das ist mir wurscht. Aber was mir nicht egal ist, ist, dass es auf einer Hafenkirmes keine Schiffsschaukel gibt. Das ist ein unmöglicher Zustand. Das kann und darf nicht wahr sein. So. Da vorne ist einer aus dem Hafenfest. Zwei. Ihr könnt das jetzt hier vorne. Also, ihr könnt das. Es gibt zwei Möglichkeiten. Nein. Ich lasse mich hier jetzt nicht auf so ein persönliches Ding auf. Ihr könnt das austragen. Pass auf, ihr beiden könnt das jetzt austragen wie Männer. Das heißt, ihr schickt eure Frauen hier hin und die catchen im Schlamm. Oder ihr macht dann auf der nächsten Sitzung bei Grünkohl und Pinkel oder wo ihr euch dann immer so trefft, auf dem Aniel-Speicher, macht ihr das klar. Ich möchte das nie wieder erleben. Ein Hafenfest ohne Schiffsschaukel. Ihr könnt ein Hafenfest ohne Bands machen oder ohne sonst was, aber nicht ohne Schiffsschaukel, damit das mal klar ist, ja? Habe ich eure Unterstützung? So, deswegen brauchen wir heute Abend auch keine jungen Männer zum Mitreisen, sondern junge Männer und Frauen zum Mitspielen. Wer möchte an die Instrumente? Ja, also ich meine, so eine kleine Geste der Wiedergutmachung. Dr. Weber! Eins der meistbesuchten Exponate im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt. Ja, dass ihr da noch Zeit, dass ihr sowas auch noch kriegt, aber wir wollen die ja nicht im Museum haben, sondern auf der Kirmes. Und dann, wenn wir tot sind, dann könnt ihr die gerne ins Museum nehmen. Du wirst uns alle überleben, so frisch und jung, wie du aussiehst und jetzt an die Tasten schreitest. Bitte Applaus für Bernhard Weber! Wer mag denn Schlagzeug spielen? Wer mag denn mal Schlagzeug spielen? Das ist relativ leicht. Eins, zwei, irgendwie ein bisschen draufhauen und trinken. Ha! Ja! Applaus für den Radio Mensch-Schock-Club! Jawollo, also wenn ich jetzt nur rudimentär Ahnung hätte von irgendeinem Instrument, ich würde es mir greifen, denn mit den beiden Kerlen zu spielen, das ist wie ein Sondereinsatz der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, der daneben geht. Insofern, Gitarre, Bass, mindestens ein Gitarristen, hallo? Herr Gande, können Sie eigentlich was spielen? Nein? Sie können sich das Paddel da von der Wand nehmen und so ein bisschen die Gitarre simulieren. Okay, Klaus.